Nur noch einmal sollte ich von Stella hören. Zum letzten Mal. Hitler versammelte seine Kanonen vor der Maginot-Linie. Der Zweite Weltkrieg stand uns bevor. Ich hoffe sehr, von hier wegzukommen nach Po in Südfrankreich. In ein kleines Hotel in schöner Landschaft. Ich gewöhne mich allmählich an Armut und Unbequemlichkeit und sogar an das sehr schmerzliche Los, niemanden mehr zu haben, der mich am Arm nimmt, wenn ich die Straße überquere und Moonbeam durch den entsetzlich rasenden Verkehr trage. Whitehall Court, 21. August 1939. Meine liebe Stella, der Riese ist altersschwach und sein Weib ist vom Hexenschuss getroffen. Ich halte mich dieses Jahr von Malvern fern, aber mein neues Stück hat dort das Festival belebt. Es handelt von Charles II., seiner Frau, zwei seiner Huren, einer Schauspielerin, Isaac Newton, seiner Haushälterin, seinem Stubenmädchen, George Fox, dem ersten Quaker, Nella, dem Maler und James II. Das Inszenieren habe ich aufgegeben. Ich bin zu alt. Zu alt. Zu alt. G. B. S.